liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Dings Grüße aus Deutschland mit der Folge. Du Anna, wo sind denn die Manuskripte? Was muss ich denn jetzt sagen? Weiß nicht. Sag einfach irgendetwas. Du hast doch genug Fantasie. Ja, also, Sie hören jetzt also die Folge Fantasie. Die Fantasie, genau. Eben waren die Manuskripte doch noch da, das gibt's doch nicht. Jeder Mensch hat Fantasie. Wenn wir träumen zum Beispiel oder wenn wir kreativ sind, wenn wir zum Beispiel ein Bild malen oder etwas Gutes kochen oder... Ja, sicher. Ah, du, Anna, war unser Thema heute nicht Jugendliche und Medien? Jugendliche und... Ach, das passt ja super gut zur Fantasie. Ja? Ja, die Medien. Da gibt es welche, die regen ja nicht unbedingt die Fantasie an. Finde ich jedenfalls. Meinst du das Fernsehen? Ja, zum Beispiel. Fernsehen macht fantasielos und dick. Ah, entschuldige, Anna, aber du spielst doch auch in Fernsehfilmen mit. Ich habe da vor kurzem erst eine Serie gesehen, in der du... Aber das ist doch was anderes. Ach so? Und überhaupt... Ach, ich glaube, hier sollte jetzt ein Interview kommen. Ja, du hast recht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie jetzt bitte ein kurzes Interview mit einem jungen Mädchen, Christina. Was macht sie am liebsten in ihrer Freizeit? Kannst du sagen, was du am liebsten machst? Lesen, Fernsehen, ins Kino gehen oder am Computer ein Spiel machen? Oder ist es gleich? Also Lesen, glaube ich, ist am ersten Stelle und dann danach kommt dann so langsam, glaube ich, erstmal Fernseher und Kino zusammen und dann, glaube ich, Computer. Was macht Christina am liebsten? Was kommt an erster Stelle? Lesen kommt an erster Stelle. Christina liest am liebsten. Wow! Was ist das Schöne am Lesen? Ich kann es mir selber vorstellen. Ich kann es mir selber oder selbst vorstellen. Was könnte das bedeuten? Ich kann es mir selbst vorstellen. Das bedeutet, ich kann mir meine eigenen Bilder dazu machen. Ja, und das passt ja auch gut zu unserem Thema Fantasie. Zum Lesen braucht man Fantasie, weil da eben noch nicht alles fertig ist. Wie zum Beispiel bei einem Fernsehfilm. Ja, beim Lesen muss man sich seine eigenen inneren Bilder machen und... Ja, das erklärt auch, warum vor allem kleinere Kinder so gerne Geschichten hören oder lesen. Kinder haben ja meistens sehr viel Fantasie. Aber wenn sie dann älter werden, so ab 12 ungefähr, wird das Lesen für viele weniger wichtig. Ja, da werden Filme wichtiger und Computer natürlich und, na, vor allem der Kontakt mit anderen. Da schreibt man dann lieber SMS auf dem Handy oder diskutiert in Chatrooms und so weiter. Ist ja auch ganz normal. Ach, ich habe eine Idee. Für alle Leute unter und über 12. Damit können wir unsere Fantasie trainieren. Ja. Wo ist denn nur dieses Manuskript? Hey, warum verbindest du mir die Augen? Jetzt sehe ich doch nichts mehr. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können die Augen jetzt auch schließen. Wir machen eine Reise mit Hilfe der Fantasie. Und wie? Ich lese einen Text, den habe ich zufällig dabei. Und wir stellen uns alles vor. Wir erfinden Bilder zu dem Text. Es sind meistens Motive aus Märchen, aus Fantasiegeschichten. Muss das sein? Das macht Spaß, du wirst sehen. Hören. Hören und sehen. Also, lass uns mit unserer Fantasie... auf eine Reise gehen. Na gut. Wir werden neue Sterne, andere bunte Sonnen sehen. Aus grünem Eis, mit roter Luft und Wiese völlig blau. Da kommt ein klitzekleiner Mann und dort eine riesengroße Frau. Es war einmal. Komm, wir träumen uns hier fort. Übers wilde, weite Meer an einen wundervollen Ort. Wir bauen uns ein Floß, damit fahren wir herum. Mit 7 weisen Greisen, die nicht sprechen. Sie sind stumm. Also, Meer, okay. Ein Floß, ein flaches Schiff aus Baumstämmen. Na gut, aber 7 weise Greise, ich weiß nicht. Ich habe ja nichts gegen ältere Männer. Ich habe auch nichts gegen weise, also sehr kluge alte Männer. Aber eigentlich wäre ich lieber mit dir allein. In einem dunklen Wald, an einem stillen See, schauen wir in die Zukunft bei einer guten Fee. Eine Fee? Das klingt schon besser. Eine schöne Frau, die zaubern kann. Ich sehe sie direkt vor mir. Die 7 Weisen springen auf, ziehen lachend in die Berge. Und hör, auf einmal singen sie, wir sind die 7 Zwerge. Zwerge, das sind wieder kleine Männer, also klitzekleine Männer. Die treiben sich gern in Märchen rum. Die Fantasie ist eine Macht in unseren kleinen Händen. Wer nur von anderen Welten träumt, wird diese nicht verändern. Stimmt, immer nur träumen, das verändert doch nichts. Die Fantasie ist eine Macht in unseren kleinen Händen. Nur wer von anderen Welten träumt, wird diese hier verändern. Also was jetzt? Ich glaube, nur so, mit mehr Fantasie können wir die Probleme auf der Welt lösen. Nur so können wir die Welt verändern. Sag das mal den Politikern. Ja, und nicht nur denen. Wir alle müssten unsere Fantasie viel mehr nutzen. Ja, sicher. Jetzt nehme ich aber erstmal die Augenbinde ab. Nein, halt! Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt stellen wir uns alle mal einen Sänger vor. Warum? Er sitzt an einem Klavier, einem Piano. Ja, aber... Stell es dir einfach mal vor. Und jetzt? Lass uns mit unserer Fantasie auf eine Reise gehen. Wir werden neue Sterne, andere bunte Sonnen sehen. Aus grünem Eis und roter Luft mit Wiesen völlig blau. Da kommt ein klitzekleiner Mann und dort eine riesengroße Frau. Es war einmal, komm, wir träumen uns hier fort. Übers wilde, weite Meer an einen wundervollen Ort. Wir bauen uns ein Floß, damit fahren wir herum. Mit 7 weisen Greisen, die nicht sprechen, sie sind stumm. In einem dunklen Wald, an einem stillen See, schauen wir in die Zukunft bei einer guten Fee. Die 7 Weisen springen auf, ziehen lachend in die Berge. Und hör, auf einmal singen sie, wir sind die 7 Zwerge. Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Wir Kinder wissen ganz genau, was man da lernen kann. Da ist die Welt nicht mehr so grau, da ist sie bunt und schön. So eine wunderbare Welt hat jeder in sich drin. Nicht alles ist schon vorgemalt, man kann es neu erfinden. Es geht ganz leicht, du musst nicht mal die Augen dir verbinden. Die Fantasie ist eine Macht in unseren kleinen Händen. Wer nur von anderen Welten träumt, wird diese nicht verändern. Die Fantasie ist eine Macht in unseren kleinen Händen. Nur wer von anderen Welten träumt, wird diese hier verändern. Der Text und die Musik von dieser Fantasie waren von Ari Moog. Übrigens, auch Radio hören soll ja sehr gut für die Fantasie sein. Mhm. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Komm, Adi, wir gehen nochmal auf eine Reise mit unserer Fantasie. Okay, aber ohne Greise und Zwerge. Na gut, aber den Sänger nehmen wir mit. Nein. Warum nicht? Der sieht viel zu gut aus. Aber du hast ihn doch nur in deiner Fantasie gesehen. Nein, in deiner. Und da sah er verdammt gut aus. Ja, stimmt. Na also, der Sänger bleibt hier. Och, schade. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.